So, dann gehen wir wieder online mit dem nächsten Vortrag. Die Birte Kahrs von Otto. Es geht um Fit to Collaboration, euer Weg zur besseren Zusammenarbeit und nachhaltigem Wissensmanagement. Sie schon da? Okay, los geht's. Genau. Ja, allerdings bin ich bei Otto und nicht bei Siemens. Siemens kommt in der vierten Runde. Ja, aber meine Slides sehe ich gerade, ja, jetzt. Hallo aus Hamburg und ganz herzlich willkommen zu dem eben bereits schon angeteaserten Impulsvortrag Fit to Collaborate. Ich bin mit Unterstützung meiner Kollegin Julia dabei und wir sitzen beide oder wir arbeiten beide im Knowledge Management der Otto Group und wie es jetzt auch heißt, das Best Practice Exchange and Collaboration Team. Ich freue mich darauf, euch jetzt einfach in den nächsten eher 15 Minuten zu erläutern, mit welcher Methode wir die Teams der Otto Group unterstützen, ihr Wissensmanagement und ihre Zusammenarbeit weiter zu verbessern und passgenaue sowie nachhaltige Methoden bzw. Maßnahmen dafür, genau dafür auch zu entwickeln. Um zu verstehen, warum ein gutes Wissensmanagement und intensive Kollaboration für uns in der Gruppe wichtig ist, muss man sich eigentlich auch nur unsere Aktivitäten anschauen. Sie sind nicht nur auf alle Länder verteilt, sondern auch sind sie auch noch divers in den einzelnen Dienstleistungs- und Handelsfeldern. Und wichtig ist einfach, dass wir eins verstehen oder was wir auch verstanden haben, dass das Fundament und das Rückgrat eines jeden Unternehmens das Team ist. Wenn ein Team gut zusammenarbeitet, offen für den Austausch von Wissen und von neuen Ideen ist und sowohl innerhalb der Organisation als auch innerhalb des eigenen Teams gut vernetzt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach umso größer, dass es eine höhere Performance und das ist auch ganz wichtig, Zufriedenheit hat, als wenn diese Kompetenzen nicht vorhanden wären. Mit Fit to Collaborate unterstützen wir die Teams dabei, ihre Stärken zu stärken und auch ihre Potenziale einfach noch besser zu nutzen und abzurufen. Was ist jetzt Fit to Collaborate ganz konkret? Es ist definitiv keine Rocket Science, sondern ein praktisches Beispiel dafür, wie man ein Team näher zusammenbringen kann und den Wissensfluss und auch die Kollaboration auf einfache, aber doch durchaus effektive Weise optimieren kann. Die gesamte Methode ist modular aufgebaut. Das erste Modul ist der Gap-Analysen- oder Gap-Analysis-Workshop. Hier identifizieren wir relevante Handlungsfelder. Dabei verwenden wir einen Self-Check, der aus 5 Knowledge-Management-Kategorien besteht. Auf die Kategorien gehe ich auch gleich nochmal ein. Und in dem nächsten Modul, dem Deep Dive Workshop, geht es dann daran, die Handlungsfelder in Maßnahmen zu überführen, und zwar Lösungen zu entwickeln. Da bedienen wir uns der Theorie U von Otto Charmer. In dem nächsten Modul, in dem dritten Modul der Implementierungs- und Trainingsphase, da ist es dann so, wobei in den ersten 2 Modulen waren wir definitiv Moderatoren und die Treiber. In der dritten Phase ist es das Team, das eigenständig sozusagen die einzelnen Maßnahmen, die sie erarbeitet haben, umsetzt und in das Leben, in den gesamten Arbeitsablauf integriert. Und da sind wir vorrangig als Sparringspartner einfach, stehen wir da zur Verfügung. Die Zeit für diesen Implementierungs- oder für diese Trainingsphase haben wir auf 8 Wochen festgelegt. Das ist wie so ein starker Sprint, wo dann genau überprüft werden kann oder wo dann einfach, wo sie gemeinsam erarbeitet werden kann, wie sich das anfühlt und wie das umgesetzt werden kann. Im Modul 4 im Review-Workshop, das ist klar, das sagt der Name auch schon, da geht es tatsächlich dann um die Überprüfung der einzelnen Maßnahmen, inwieweit das geklappt hat, was nicht geklappt hat und warum es dann auch vielleicht nicht funktioniert, was auch ganz wichtig ist. Nun ist es nicht so, dass wir das alles alleine entwickelt haben, sondern es ist so, dass wir gerade bei den zwei relevanten Modulen, Modul 1 und Modul 2, haben wir uns haben wir uns 2 Ansätzen aus sehr renommierten Instituten oder haben wir uns die angeeignet. und übernommen, und zwar der Self-Check mit der Gap-Analyse aus Modul 1, beruht auf dem Knowledge-Excellence-Modell des Research-Institutes aus Wien. Und die Entwicklung der Maßnahmen im Modul 2 auf der Theorie U, wie ich schon erwähnt hatte, von Otto Charmer vom MIT. So, jetzt steigen wir direkt mal in das erste Modul ein. Wie ich schon eben gesagt hatte, im Self-Check findet das Team heraus, wie das Wissensmanagement und die Zusammenarbeit aktuell aufgestellt ist, also wie es aktuell funktioniert. Hier ist einmal der Überblick über die einzelnen Kategorien, die in diesem Self-Check sozusagen als Kernbestandteile vorhanden sind. Hinter jeder dieser Kategorie verbergen sich verschiedene Aussagen, die dann die Grundlage des Self-Checks sind. Einmal beschäftigen wir uns intensiv mit dem Thema Informationsverhalten, also wie wird mit Informationen und Wissen umgegangen. Dann auch das Wissensmanagementpotenzial, ganz relevant. Da geht es darum, werden Wissen und Informationen systematisch und bewusst gesteuert und auch effektiv genutzt. Bei der Wissensinfrastruktur geht es vorrangig darum, ob die technischen, systemischen und organisatorischen Voraussetzungen, um das zu tun, vorhanden sind. Bei der Kategorie 4, Ziele und Strategien der Zusammenarbeit, fragt man, ob es für das Wissensmanagement auch eine strategische Planung letzten Endes, ob die vorhanden ist, um die konkreten Wissensziele zu erreichen. Bei der fünften Kategorie, der Kultur der Zusammenarbeit, ist dann einfach auch nochmal, wird hinterfragt, inwieweit oder nein, ob und welche Kultur und welche Haltung hinsichtlich des Wissensmanagements und der Kollaboration im Team schon vorhanden sind. Einmal schon geschildert, woraus der Self-Check besteht. Hier möchte ich einmal kurz, sozusagen in einem kurzen Abriss erklären, wie machen wir das denn jetzt wirklich? Die beim Informationsverhalten, das ist eine, habe ich sozusagen als Beispiel immer gewählt, auch eine Frage als Beispiel. Informationen und Wissen werden bei uns bereitwillig geteilt und weitergegeben. So, diese Frage oder jede Frage oder jede Aussage wird immer in zwei Dimensionen beantwortet. Und das ist ganz wichtig. Die eine Dimension, und das ist auch die, eigentlich die Voraussetzung, überhaupt eine Gap-Analyse zu erstellen. Die eine Dimension ist, wie relevant ist es denn, dass Informationen und Wissen bei uns geteilt werden? Die Skala ist von 1 bis 6. Und die zweite Dimension ist, wie wird es aktuell geleistet? Bei der Bewertung haben wir uns sozusagen einer abgewandelten Version des Scrum-Pokers bedient. Was passiert ganz konkret? Die Aussage wird vorgelesen, natürlich auch häufig auch, ist nicht jede Frage immer so eingängig, dass sie sofort für alle klar ist. Nachfragen werden geklärt, und wenn das sozusagen für alle der Kontext klar ist, die Frage klar ist, dann ist es so, dass wir haben physisch wirklich Karten ausgeteilt, und diese Karten werden dann sozusagen alle zeigen sich zeitgleich ihre einzelnen Poker- oder UNO-Karten, wie auch immer wir sie nennen wollen. Und das ist halt, was wir festgestellt haben, so unglaublich wertvoll, weil es gibt keine Absprache, man guckt nicht, was rechts noch gemacht wurde, was links gemacht hat. So, jeder hat sich entschieden und zeigt diese Karte vor. Denn warum ist das auch so wichtig? Weil erstens jeder seine Position einmal dargestellt hat. Und der Clou der ganzen Sache ist, dass diese Frage, diese Aussage immer im Konsens beantwortet werden muss. Sprich, es ist nicht so, dass wir sagen, okay, der eine hat eine 6 gezogen, der andere hat eine 1 gezogen und jetzt befinden wir uns irgendwo, suchen wir uns eine 3 oder eine 4, um da eine Lösung zu finden, sondern nein, es ist letzten Endes, es ist genau so, dass dann die Diskussionen und teilweise auch die emotionalen Diskussionen anfangen, dass der oder diejenige mit der 1 sagt, warum es für ihn oder für sie nicht relevant ist, diese Informationen zu teilen. Gerade in Matrix-Organisationen ist das immer wieder häufig, oder es ist sehr häufig vorgekommen, dass einige es als wirklich nicht relevant erachten. Und dann gibt es auch einen Kollegen oder eine Kollegin, der sagt, ja, aber das ist so essentiell wichtig für mich, dass ich es letzten Endes gar nicht meine Arbeit ohne dieses Wissen von dir oder von euch bewerkstelligen kann. Und dann fangen die Diskussionen an. Und dann wird einfach klar, wo steht jeder, welche Haltung hat jeder. Und wenn ich da nach einer kleinen Warm-up-Phase werden das auch wirklich sehr intensive und sehr emotionale Diskussionen und sehr wertvolle Diskussionen für das Team. Natürlich ist es so, und das kann ich vorwegnehmen, wir haben bereits 3-mal diese Methode angewandt, ist es so, dass nicht jede Frage mit im Konsens beantwortet werden kann. Es sind nicht so viele, aber es sind immer 1, 2 dabei, was aber letztendlich überhaupt gar kein Problem ist, weil wenn wir gleich ins nächste Modul gehen, diese Frage läuft einfach mit hinein, weil es ja offensichtlich einfach noch Klärungsbedarf gibt oder gab. Was passiert hier? Eben sprach ich gerade schon von einer eher emotionalen Diskussion, wo es um Haltung und um Einstellung geht. Jetzt ist es so, dass wir diese Aussagen, die alle bewertet wurden, in ein eher nüchternes, klares und logisches Ergebnis übertragen, und zwar in ein Quadrantenmodell, mit natürlich dem Fokus oben links auf dem Handlungsfeld. Das sind dann die Aussagen, die zu einem Handlungsfeld geworden sind, die den größten Gap zwischen Anspruch und Wirklichkeit oder zwischen Leistung und Relevanz aufgezeigt haben. Aber was auch ganz, ganz wichtig ist, was wir, es ist auch, wenn man sich, was wir als Erfolg oder auch als Übererfüllung einmal aufgezeigt haben, was ganz wichtig ist, dass das Team auch sieht, was läuft wirklich gut. Und was können Sie auch richtig gut? Und was können Sie gegebenenfalls sogar auch besser als andere Teams in der Organisation? Und einfach mal feiern tut einfach jedem Team wirklich gut. Und bei der Übererfüllung ist es auch wichtig, da nochmal drauf zu schauen, um dann nochmal in die Aussagen zu steigen und zu verstehen, wo haben wir auch letzten Endes Kapazitäten, die wir dort nicht verwenden müssten oder auch nicht einfach für andere wieder freischaufeln oder umschiften können. Wenn wir in das nächste Slide sozusagen gehen, geht es darum, wie schafft das Team es jetzt aus dem Handlungsfeld, also sprich aus dem oberen linken Quadranten, in eine Maßnahme oder das Handlungsfeld in eine Maßnahme, in einen Lösungsvorschlag zu überführen. Das machen wir, und ich denke, das wird dem einen oder anderen auch sehr bekannt sein, mit der Unterstützung der Theorie U. Und da ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu wissen, dass die Grundidee ist, dass die Wirksamkeit des Handelns am stärksten von der inneren Einstellung und Haltung des Handelnden und auch der Zukunftsorientierung beeinflusst wird. Also sprich, es geht wieder sehr stark um Handlung, meine eigene Haltung und auch meine Einstellung zu Themen. Und wenn wir uns das anschauen vom Seeing über das Sensing, Letting Go, Presencing, einfach auch das Wahrnehmen, Letting Come, Crystallizing, Prototyping, wenn wir uns das alle vorstellen, ich weiß nicht, mir geht es häufig so, dass ich sehr schnell vom Seeing ins Prototyping gehe, also von ich habe ein Problem, also finde ich eine Lösung. Das ist ein Weg, den wir häufig gehen. Das Team allerdings geht einen anderen Weg, sondern das durchläuft das U. Und dann bei dem Durchlaufen des Us setzt sich das Team ganz mit der Haltung zu den einzelnen Themen, die sie in diesem Team haben, auseinander, entwickelt dann auch, und das ist ganz wichtig, ein Verständnis füreinander und das ist, glaube ich, sogar noch das Wichtigste, eine größere innere Verpflichtung, die Maßnahmen, die dann gemeinsam entwickelt werden, auch umzusetzen. Hier, ich habe noch mal ganz kurz ein Slide mitgebracht, wo wir, wie gesagt, wir hatten schon Workshops dazu durchgeführt, und das sind auch dann ganz konkrete Aussagen, die getätigt wurden bei den einzelnen Stufen. Und wie man sich das einmal so kurz durchliest oder auf sich wirken lässt, ist es wirklich ganz viel, ich fühle mich teilweise mit Sachen nicht wohl. Wenn ich Informationen teile, weiß ich nicht, ob das wirklich relevant ist. Werde ich gegebenenfalls dafür irgendwie, mir ist es unangenehm. Ich weiß nicht, ob andere das wirklich wissen wollen. Oder ich teile immer alles, aber ich kriege da irgendwie nichts in Return. Und das ist so diese Empfindungsseite. Und dann entwickelt das Team auch gemeinsam, wie muss sich das anfühlen und wo wollen wir denn gemeinsam auch hin als Team? Das ist ganz, ganz wichtig gewesen oder ist ganz wichtig. Praktisch machen wir das wirklich so, dass wir dem Team für die einzelne Stufe Zeit geben. Jeder schreibt es auf ein Post-it. Es wird an die Wand gepackt, digital natürlich auf dem Whiteboard. Und und jeder sagt kurz was dazu, schreibt es auf, und es waren sehr offene, ehrliche und sehr intensive Austausche, die wir dort hatten. Wenn wir weitergehen, das hatte ich vorhin auch schon gesagt, gehen wir in die Implementierungstrainingsphase. Da sind wir tatsächlich nicht mit in der Umsetzung dabei, sondern das macht das Team. Wir sind dann Sparringspartner, wenn es einfach nochmal Rückfragen gibt. Wie ich eben schon erwähnte, haben wir Workshops durchgeführt. Und hier ist das ganz konkret einfach mal ein Extrakt von dem, was ein Team, das in einer Matrix-Organisation sich befindet, was ein Team herausgearbeitet hat. Und zwar das Team hat sich hingesetzt und gemeinsam entschieden, welche Inhalte ganz konkret geteilt werden sollen. Sie haben auch einen Prozess dafür erarbeitet, und zwar, in welcher Form teilen wir etwas und wo teilen wir etwas, in welchem Kanal ist auch etwas. Und was wir auch ganz spannend gefunden haben, das kam auch aus dem Team heraus, sie haben selbst sich KPIs entwickelt, um dann diese Umsetzung des Knowledge Managements letzten Endes zu verfolgen. Dann ist es so, dass das Team auch von sich aus gesagt hat, was wir auch grundsätzlich eigentlich auch empfohlen oder wir auch empfehlen, dass die Rolle eines Wissensmanagers implementiert wird. Einer, der wirklich auch nochmal ein Auge darauf hat, ob das, was sie sich alle vorgenommen haben, so umsetzen. Und das hat das Team sich auch vorgenommen, dass es sich anschaut, wer wie sozusagen zum Knowledge Management und zur Kollaboration beigetragen hat und wie effektiv das war. Und sie haben so eine kleine Gamification eingebaut und haben dann auch so den Wissensmanager oder den Mitarbeiter des Monats gekürt. Und genau, das ist immer ein Zeitraum von 8 Wochen. Das ist wie so wirklich so ein Sprint, wo man konsequent sich an diese Maßnahmen oder an entwickelten Maßnahmen hält. Der Review-Workshop. Das ist natürlich, ups, ich bin ein zu weit gegangen. Der Review-Workshop, da geht es, das ist selbsterklärend, da geht es darum, dass man sich noch einmal anschaut, ob die Maßnahmen auch so umgesetzt wurden, wie man sich das vorgenommen hat, wenn sie nicht umgesetzt wurden, warum wurden sie nicht umgesetzt, wie hat sich das angefühlt, ist es wirklich automatisch in den ganzen Workflow mit eingeflossen, war etwas sperrig und was können wir dann auch noch ändern. Anpassungen werden auch unter der Zeit vorgenommen, aber da setzt man sich nochmal ganz genau hin und schaut, wie das gelaufen ist. Das ist das Ziel. Ich muss ganz aber ehrlich sagen, wir haben die angestoßen zum Ende 2019, liefen in 2020 rein und dank Corona oder leider konnten wir dann diese Review-Workshops so einfach nicht mehr durchführen. Aber das ist letzten Endes das, was man dort bearbeiten soll und was man sich nochmal anschauen soll. Dann würde ich gerne auch einfach nochmal ein paar Erfahrungen teilen, die wir aus den Workshops mitgenommen haben. Was glaube ich, ganz vorne ansteht, ist, dass das Team durchaus gewillt ist zu reden und sich austauschen möchte, auch selbst wenn es emotional wert wird, aber oder nicht aber. Und Fit to Collaborate gibt ihnen den Raum und auch die Struktur, diesen Austausch einfach durchzuführen. Und das haben wir immer wieder gemerkt, wurde wirklich mit großem Elan durchgeführt. Und was wir auch durch diese Poker-Methode so ein bisschen getriggert haben, ist, dass zurückhaltendere Kolleginnen, KollegInnen die Möglichkeit haben, sich in diesem Workshop einfach auch mal ganz unvoreingenommen zu äußern. Und dann ist es so, dass die Paarung der Diskussion, das über die Empfindungen, über die Wahrnehmung und dann die Überführung in die wirklich analytische, in das Quadrantenmodell, viele davon überzeugt hat, dass das etwas ist, was oder dass dieses ganze Konstrukt Fit to Collaborate überzeugt hat oder von dem Konstrukt überzeugt hat. Und was uns wirklich überrascht hat oder was sehr schön war, war, dass es gab immer eine kleine Warm-up-Phase, die brauchte, glaube ich, jedes Team. Aber dann haben sie während des Workshops und auch danach unglaublich intensiv miteinander gearbeitet. Das haben wir auch als Rückmeldung so in dem Prozess nochmal mitbekommen. Ja, das ist es eigentlich, was ich zu Fit to Collaborate erzählen möchte. Und ja, vielen Dank, dass alle sozusagen soweit zugehört haben. Fragen konnte ich jetzt parallel mir nicht anschauen. Aber ich bin gespannt, was da noch kommt. Vielen Dank. Gibt es hier in der Runde okay. Ich muss aufpassen, wenn man in der Runde hier winkt. Nehmen wir die aus dem Chat. Genau, ich warte kurz, bis die Kamera hier ist. Genau, im Chat haben wir eine Frage vom Jöran, der fragt, warum setzt ihr im Self-Check-Zyklus die Reihenfolge vom Wissensmanagement zur Zusammenarbeit? Warum nicht umgekehrt? PS, sehr spannender, wunderbarer, konkreter Beitrag. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich lese das mir jetzt auch gerade zu, warum im Self-Check-Zyklus die Reihenfolge vom Wissensmanagement zusammenarbeitet. Ich verstehe die Frage nicht ganz, das tut mir tatsächlich leid. Warum wird beim Self-Check die Kultur erst in der 5. Stufe analysiert? Alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt, ich habe das. Warum? Das ist letzten Endes, wir haben das, hatte ich eingangs erwähnt, als Methode übernommen vom Excellence Research Institute. Und so waren das letzten Endes vorgegeben. Und ich habe mir die Frage so tatsächlich noch nicht gestellt. Aber es war für mich eigentlich Kultur. Ich glaube, um an die Kultur, um an das Thema heranzugehen, was ja unglaublich viel auch dann mit dem ganzen Thema Haltung zu tun hat, ich glaube, da braucht man Warm-up. Und man muss dazu sagen, dass wir bei Otto schon sehr lange, der Kulturwandel, den wir vorangetrieben haben, etwas ist, was schon sehr stark auch in uns steckt. Und ich glaube, deshalb ist es nicht so das Erste, was uns in diesem Zusammenhang, glaube ich, so als vordergründigstes erscheint. Weil wir da schon sehr viel Vorarbeit vom Kulturwandel-Team hatten. Wenn man sich diesen Ablauf anschaut, diese vier Phasen, steckt ja eine Menge an Überlegungen drin, eine Menge an Konzepten. Und das ist natürlich auch etwas, was man erstmal durchdenken muss, was man entwickeln muss. Wie war denn im Vorfeld eigentlich die Situation? Also was mich interessieren würde, ist, wie schafft man das im Unternehmen, einfach auch mal so einen Auftrag zu bekommen, so ein Thema in dieser Systematik, in dieser Komplexität aufzubereiten? Wie habt ihr das hinbekommen? Das ist aus uns heraus entstanden. Wir haben uns mit dem Thema, also wir haben uns einfach mit uns beschäftigt, und zwar, wie können wir unseren Kunden, Kundinnen, also sprich den Kolleginnen im Konzern, wie können wir sie unterstützen, das ganze Thema Wissensmanagement und die Kollaboration, wie können wir sie unterstützen, dass sie darin besser werden? Weil ja, wir transportieren Wissen, wir multiplizieren, wir identifizieren Synergien, wir bringen die Leute zusammen. Aber was ich auch sage, das ist ja wichtig, dass es auch im Team funktioniert. Man kann nicht immer nur reinkippen, sondern es muss auch aus dem Team funktionieren. Und da haben wir uns einfach mit dem ganzen Thema Wissensaudit auseinandergesetzt und haben dann auch mit verschiedenen Instituten und Beratungen gesprochen und haben dann etwas gefunden, und man hat ja auch gemerkt, wir haben ja so zusammen gebaut und haben dann einfach für uns gesagt, das ist ein Weg, den wir so mit den Kolleginnen der Otto Group vorantreiben können oder gehen können. Okay. Winfried Ebner hat eine Frage. In welchen Bereichen von Otto habt ihr angefangen? Wo habt ihr gestartet? Bei welchen Kollegen hat Fit to Collaborate sehr gut funktioniert? Und vielleicht kann man auch nochmal ergänzen, wo hat es nicht funktioniert oder weniger gut funktioniert? Ja, vielen Dank für die Frage. Angefangen, also wie gesagt, es ist ein bisschen das Problem, ist Corona geworden. Wir hatten einen guten Aufschlag in 2019. Dann haben wir das versucht, auch in Remote umzubauen, was nicht ganz so einfach ist. Gerade zum Ende hin, wo wir ja auch alle so eine Teams-Fatigue auch entwickelt haben. Insofern kann ich von den Erfahrungen mehr oder von 2019, 2020 berichten. Also wir sind jetzt wieder am Start, wo wir wieder ein bisschen mehr am Campus gehen. Wir hatten bei Otto aber auch wirklich es war gar keine Chance, auf den Campus zu gehen. Es war 100% remote bei uns. Und bei wem wir das eingesetzt haben, es waren ganz häufig Bereiche, Organisationseinheiten, die sehr analytisch geprägt waren und in einer Matrix gearbeitet haben. Das, was ich eingangs sagte oder was ich, glaube ich, zwischendurch auch einmal erwähnt habe, für mich ist es überhaupt gar nicht wichtig, so die Eins, ich brauche keine Informationen von euch. Ich arbeite nämlich mit sozusagen in meinem Silo mit anderen Fachbereichen zusammen, wobei andere dann, die Querschnittsaufgaben haben, sagen, ja, aber ich kann gar nicht ohne. Und in Teams, die in Matrix organisiert waren, bei denen haben wir das am häufigsten gemacht. Und dort war es so, es ist so, dass diese Awareness und dieses Gefühl zu verstehen, warum der andere, die andere dieses Wissen, diese Information oder auch diese Wertschätzung benötigt, das war der wichtigste Baustein des gesamten Workshops. Okay, dann jetzt haben wir noch zwei Fragen hier. Nee, Mikrofon ist aus noch. Harald Lauritsch, der gelegentlich auch mit Otto Schamers Methoden aus dem ULAB arbeitet. Frage, habt ihr auch Erfahrungen damit gemacht oder euch überlegt, wie ihr die achtsamen Elemente, Meditation und so weiter zur Öffnung des Verstandes, des Herzens und des Willens integriert? Und ja, was habt ihr da gemacht? Nee, also ich kann ganz ehrlich sagen, nein, in diese Module sind wir so stark nicht reingegangen, weil wir letzten Endes, auch wirklich auf den Kulturwandel innerhalb von Otto gesetzt haben, der sehr, sehr und sie unsere Organisation sehr stark durchdrungen hat. Und das war nicht der Fokus, und so haben wir den Auftakt der einzelnen Maßnahmen oder Deep Dive Workshops gestartet, sondern ist aber auch ein Learning. Ich glaube, wenn wir sie jetzt wieder aufsetzen, ist es etwas, womit wir uns noch auseinandersetzen sollten. Weil das Momentum ist auch tatsächlich, jetzt ist es nicht weg, aber es ist etwas weniger geworden, auch durch den Remote-Kontext, in dem wir uns bewegen seit 2 Jahren. Okay. Ja, letzte Frage, Harald. Einschalten. Jetzt besser? Ah, wunderbar. Also vielen Dank erstmal für die Vorstellung von dem Konzept, das ja sehr strukturiert ist, das sehr für mich auch eine gewisse Schwere auch mit dabei hat. Und da schließt sich für mich die Frage an, weil ich sehr, sehr stark aus dem Social Learning Aspekt komme, und da soll ja Lernen was ganz Leichtes sein, was ganz nebenbei ist, was keiner kontrolliert, was nicht einen großen Rahmen braucht. Habt ihr irgendwie eine Schwelle für euch definiert, wo ihr sagt, ab diesem Level ist dieses Wissen so eklatant wichtig, dass wir das auf jeden Fall in dieser strukturierten Form bearbeiten wollen? Oder wie geht ihr damit um mit der Größe des Wissens? Ist jedes Wissen dafür geeignet oder nur bestimmtes? Die Fragestellungen, die an uns herangetragen wurden, es ist häufig so, und das sage ich ja, das Momentum des Kulturwandels hat sich so reingetragen, auch 2019, dass die Kolleginnen auf uns zugekommen sind, die natürlich dann das sozusagen im Intranet gesehen haben, dass wir uns damit beschäftigen und gesagt haben, so, es läuft bei uns nicht so, wir fühlen uns nicht wohl, es fängt auch wirklich damit an, wir sind auf ganz verschiedenen Plattformen unterwegs, gut, mit M365 hat sich das bei uns auch ein bisschen verändert, aber es ging ganz viel um ein Fühlen, dass es so, wie wir derzeit zusammenarbeiten, nicht der beste Weg sein kann. Und Wissensmanagement ist mit Sicherheit hat eine Komponente, was wir aber auch im Zuge der Workshops festgestellt haben, war ganz häufig das Thema Kollaboration, Zusammenarbeit, dass da ein sehr starker Fokus drauf gesetzt wurde. Okay, herzlichen Dank. Vielleicht noch ein bisschen Applaus. Einen spannenden Beitrag.